Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Schwarzgeld, erster Teil. Ich traf meine neue Klientin bei einem Autohändler. In einer Werkstatt wurden alte Karossen auf Vordermann gebracht, und im Freien standen die blank polierten Wagen, denen man nicht ansah, wie viele Defekte hinter dem schönen Schein auf gutmütige Käufer warteten. Trotz der Kälte standen wir andächtig vor einem kleinen sportlichen Wagen in feurigem Rot. Das ist er. Sie möchten sich von diesem Wagen scheiden lassen. Ich bin bereits geschieden. Das ist der Wagen, den ich gerne gekauft hätte. Und ich soll Sie jetzt beraten. Das können andere besser. Ich kann Rost nicht von roter Farbe unterscheiden. Dieser Wagen ist einwandfrei. Das sieht man. Ein tolles Auto. Sportlich und schön anzuschauen. Wie für mich gemacht. Und was habe ich damit zu tun? Ich wollte diesen Wagen kaufen. Doch das Geld wurde mir gestohlen. 25.000 Franken. Eine schöne Stange Geld. So ist es. Und wo wurde ihm das Geld gestohlen? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Ich trug das Geld 2 Wochen mit mir herum. Donnerwetter. Sie konnten sich 2 Wochen lang nicht entscheiden. Dieser Wagen steht erst seit vorgestern hier. Und da bemerkten Sie plötzlich, dass das Geld weg ist. Genau. Wenn ich so viel Geld bei mir hätte, würde ich alle 5 Minuten nachschauen, ob es noch da ist. Das wäre doch viel zu auffällig. Da würde doch jeder merken, dass man etwas Wertvolles bei sich trägt. Dann haben Sie das Geld einfach so in die Tasche gesteckt. Natürlich nicht. Ich habe das Geld in einem Papiersack mit mir herumgetragen. In einem Papiersack? Ja, wer vermutet schon so viel Geld in einem Papiersack? Das habe ich von meinem Vater gelernt. Der ist auch nie mit einem Aktenkoffer in die Bank marschiert. Das Geld habe ich übrigens von ihm. Und weshalb gehen Sie nicht einfach zur Polizei? Weil mein Vater offiziell kein Geld besitzt und ich auch nicht. Verstehe. Ihnen ist Schwarzgeld abhanden gekommen. Ich hätte diesen Wagen 1 Jahr gefahren, danach weiterverkauft und dann wäre das Geld mehr oder weniger gewaschen gewesen. Mehr oder weniger? Mein Vater weiß, wie das geht. Er macht das schon seit 40 Jahren. Ich wasche mein Geld nie. Vielleicht bin ich deshalb so arm dran. Mein Vater ist auch nicht reich. Im Gegenteil, er hat Schulden. Deshalb darf auch niemand von dem Geld erfahren. Sonst sind sofort die Gläubiger da. Haben Sie irgendeinen Verdacht, wann das Geld verschwunden sein könnte? Ja, den habe ich. Na, raus mit der Sprache. Ich gebe Privatunterricht. Ach, lassen Sie mich raten. Ballett, Kochen oder wie drücke ich die Fernbedienung richtig? Nein, ich unterrichte in lebhaftem Erzählen. Tatsächlich? Und davon kann man leben? Das mache ich nur nebenbei. Ich arbeite 4 Tage in der Woche in einem Restaurant als Bedienung. Und dort hatten Sie das Geld nicht dabei? Doch, aber in einem abgeschlossenen Schrank. Der Papiersack lag nur beim Unterricht ungesichert herum. Und wie viele Personen unterrichten Sie? Im Moment nur 2. Heute Abend kommen beide zum Unterricht. Ich möchte, dass Sie dabei sind und sich die beiden genau ansehen. Einem Dieb sieht man nicht an, dass er ein Dieb ist. Sonst würde es genügen, wenn man in den Warenhäusern Türkontrollen macht. Aber Sie haben doch Erfahrung. Sie bemerken sicherlich Dinge, die ich nie bemerken würde. Das hängt von der Höhe des Honorars ab. 2000 Franken, aber bitte ohne Quittung und Rechnung. Auch das noch. Ich soll schwarz für Sie arbeiten. Abrechnungen und Belege sind etwas für Spießer, sagt mein Vater immer. Deshalb geht es ihm so gut. Er wurde hereingelegt. Immer wieder. Sie glauben ja gar nicht, wie rücksichtslos Gauner mit harmlosen Steuerhinterziehern umgehen. Was ist jetzt? Helfen Sie mir? Aber nur, weil Sie eine so hübsche Nase haben. Ich hasse meine Nase. Oh. Ich werde Sie umoperieren lassen. Nein. Wenn ich einen Schönheitschirurgen finde, der keine Rechnungen ausstellt und keine blöden Fragen stellt, dann werden Sie mich schon bald nicht wiedererkennen. Das ist aber hoffentlich, nachdem Sie mir das Honorar ausbezahlt haben. Sie helfen mir? Das finde ich großartig. Sie wühlte in ihrer Tasche und drückte mir eine Visitenkarte in die Hand, die aussah, als wäre sie schon 3-mal um den Erdball gewandert. Bis der Kurs begann, hatte ich noch ein wenig Zeit. Ich nutzte sie, indem ich mir in vielen Schaufenstern ansah, was ich mir mit dem Honorar alles kaufen konnte, wenn ich wollte. Am Abend traf ich in dem Unterrichtslokal ein. Es befand sich in einem Gemeindezentrum. In den Nebenräumen wurde geboxt und getanzt. Wie Sie sehen, haben wir heute einen Gast. Er ist Schriftsteller. Bin ich das? Er weiß, wie man lebendig erzählt. Die Toten erzählen selten etwas. Also, ich habe gestern etwas erlebt. Das ist fantastisch. Versuchen Sie es möglichst lebendig zu erzählen. Ja. Also, es war gestern. Ich bin wie immer aufgestanden und habe gefrühstückt. Ich wollte mir ein gekochtes Ei machen. Aber dann dachte ich an das Cholesterin und habe mir kein Ei gemacht. Ja. Ach ja, ich habe Margarine aufs Brot geschmiert, keine Butter. Und ich trug ein grünes Hemd. Ja. Ist das lebendig genug? Wissen Sie überhaupt, was Sie uns erzählen möchten? Ja, sicher. Ich habe einen Unfall gesehen. Während Sie Margarinebrötchen aßen? Nein, später auf der Straße. Aber man muss doch alles in eine Geschichte verpacken, oder? Was meint der Schriftsteller dazu? Warum schauen Sie mich an? Sagen Sie uns, wie ein Schriftsteller diese Geschichte erzählen würde? Nun, das hängt vom Schriftsteller ab. Die einen würden es spannend machen, die anderen zum Gähnen. Ich möchte alle meine Freunde beeindrucken mit meinen Geschichten. Ich möchte endlich einmal im Mittelpunkt stehen an einer Party. Sie könnten die Hosen runterlassen und jodeln. Das bringt auch Aufmerksamkeit. Bitte schön, Frau Vogel, wir sind hier, um uns gegenseitig zu motivieren. Haben Sie auch etwas erlebt? Ich erlebe nie etwas. Also, das ist Unsinn. Jeder Mensch erlebt etwas. Man muss nur wissen, wie man es lebendig erzählt. Genau so ist es. Ich zum Beispiel habe auch etwas erlebt. Mir ist etwas gestohlen worden. Mir wird nie etwas gestohlen. Ist das nicht ein Fehler? Ich meine, Sie haben doch jetzt schon die ganze Geschichte verraten. Wissen Sie, was mir gestohlen wurde? Und unter welchen Umständen? Nein, natürlich nicht. Aber Sie möchten es gerne wissen? Ja, sicher. Weil ich Ihre Aufmerksamkeit geweckt habe, das ist wichtig. Wecken Sie die Aufmerksamkeit. Aha. Dann hätte ich zuerst sagen sollen, dass ich einen Unfall gesehen habe. Das interessiert doch niemanden. Je weniger spektakulär das ist, was Sie erzählen möchten, je weniger präzis sollten Sie sein bei der Ankündigung. Ich habe einen Mord gesehen. Das interessiert jeden. Damit kann man sofort Aufmerksamkeit ernten. Bei Ihrer Geschichte sollten Sie vage bleiben, zum Beispiel so. Ich wurde heute Zeuge eines tragischen Ereignisses. Das ist gut, das muss ich mir aufschreiben. Hat der Schriftsteller einen Kugelschreiber zur Hand? Ich habe zu Hause 5 Sekretärinnen, die nichts anderes tun, als meine Geschichten zu Papier zu bringen. 4 davon schreiben jeweils und die 5. liegt mit mir unter dem Schreibtisch. Oh, das ist gut. Das war schon fast eine Pointe. Ja. Gut, dann werden wir jetzt gemeinsam mit Herrn Wicht versuchen, seine Geschichte lebendig zu erzählen. Es dauerte über eine Stunde und ich kämpfte gegen meine Müdigkeit und die schläfrigen Formulierungen an. Als meine Klientin die beiden verabschiedete, hatte ich noch immer keine Ahnung, wer von den beiden für die Tat in Frage kam. Der Täter müsste sich doch verdächtig benehmen. Ich habe genau beobachtet, ob einer der beiden auffällig in dieser Ecke schielte. Und weshalb sollte der oder die Diebin in diese Ecke schielen? Weil ich hinter dieser Tür den Papiersack deponiert hatte. Vielleicht sollte ich mir den Ort ein wenig genauer anschauen. Diebe hinterlassen oft die merkwürdigsten Dinge am Tatort. Na gut, aber ich muss bald nach Hause. Meine Lieblingsserie beginnt um 10. Glauben Sie, dass der Mann uns belauscht hat? Das ist der Hauswart. Was ist mit ihm? Ist er tot? Sieht ganz danach aus. Und neben der Leiche steht ein Papiersack. Das ist mein Papiersack. Und das Geld ist drin. Hat der Hauswart mich bestohlen? Schon möglich. Aber warum liegt er jetzt tot neben dem Geld? Ich muss dringend jemand anrufen. Die Polizei? Das ist eine gute Idee. Nein, ich muss eine Freundin anrufen, damit sie die Serie um 10 aufnimmt. Tatsächlich rief sie zuerst die Freundin an. Ich schaute mir den Tatort etwas genauer an. Der Hauswart war ganz offensichtlich erstochen worden. Noch während ich versuchte, den Tathergang zu rekonstruieren, traf ein Pizzakurier ein. Danach verständigte meine Klientin endlich die Polizei. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Schwarzgeld, 1. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Schwarzgeld, zweiter Teil. Was bisher geschah? Maloneys neuer Klientin wurde eine Papiertüte voll mit Schwarzgeld gestohlen. Frau Enderlin wollte sich damit ein Auto kaufen. Für den Diebstahl kommen zwei Personen in Frage. Beide werden von Frau Enderlin im lebendigen Erzählen unterrichtet. Maloney soll herausfinden, wer der Dieb ist. Im Anschluss an die Unterrichtsstunde macht er zusammen mit Frau Enderlin eine Entdeckung. In einem Nebenraum liegt eine Leiche. Als die Polizei eintraf, saß ich auf einem unbequemen Stuhl und versuchte mir eine Flasche Whisky vorzustellen. Doch jedes Mal, wenn das Bild vor meinen Augen langsam Konturen annahm, verwandelte sich die Flasche Whisky in eine andere Flasche, die hochprozentigen Unsinn von sich gab. Ich fasse zusammen. Hier, in diesem Raum, starb ein Mann, während er lebhaft erzählte, dass er einen Unfall gesehen hatte. In Wirklichkeit aber ist der Dieb eine Leiche. Und das Geld ist wieder da. Und Sie, Frau Enderlin, sind diesem Heiratsschwindel auf den Leim gekrochen. Tagsüber ist er Privatdetektiv. Was allerdings auch so etwas wie ein Schwindel ist. Oh, mir wird gleich schwindelig. Ich brauche dringend frische Luft. Hier wird kein Fenster geöffnet. Nicht, solange sämtliche Spuren gesichert werden. Wir werden den Tathergang rekonstruieren. Offenbar hatte es der Täter eilig, er hat 1.000 Franken neben dem Opfer liegen lassen. Moment mal. 1.000 Franken? Haben Sie sich da nicht verzählt? Ich glaube, Herr Maloney hat nicht richtig hingeschaut. Da war tatsächlich nur ein Tausender in dem Papiersack neben der Leiche. Tatsächlich nur ein Tausender? Wenn ich es sage? Tja, wenn Sie es sagen. Die Frage muss jetzt natürlich lauten, weshalb hat der Hauswart so viel Geld mit sich herumgetragen? Und weshalb in einer Tüte. Vielleicht wollte er sich ein Auto kaufen. Das spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Der Mann ist tot und das Geld ist weg. Und ob das eine Rolle spielt, jedes Detail ist wichtig. Das ist wie ein Puzzle. Man muss ein Teil zum anderen fügen. Und am Schluss sieht man, ob es ein Papagei oder eine Katze ist. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Nur, wenn Sie sich Tag und Nacht zu meiner Verfügung halten. Ach, das fehlt gerade noch. Ich bin doch keine Kurtisane. Meine Aufforderung ist dienstlich. Falls Sie sich diskriminiert fühlen, wenden Sie sich an den Frauenbeauftragten der Stadtpolizei. Der Frauenbeauftragte ist ein Mann? Das ist doch ganz normal. Ist es das? Sehen Sie, wenn der Frauenbeauftragte eine Frau wäre, dann wäre das diskriminierend. Deshalb ist es ein Mann. Und der Männerbeauftragte ist eine Frau? Der Männerbeauftragte ist ein Computerspiel, das ist praktischer. Und der Mordbeauftragte ist ein Computervirus. Der Mord bin ich zuständig. Dann suchen Sie den Mörder. Aber lassen Sie mich in Ruhe. Der Polizist notierte sich die Adresse meiner Klientin. Wir verließen zusammen das Gebäude. Ich lud Frau Enderlin zu einem Drink ein, doch sie winkte zuerst ab und danach einem Taxi. Mich ließ sie im Regen stehen. Als ich in meinem Büro ankam, war es Mitternacht. Am nächsten Morgen fuhr ich ins Polizeipräsidium. Der Fall ist so gut wie gelöst, Maloney. Lassen Sie mich raten. Der Hausmeister hat sich selbst erstochen, weil er sich des Diebstahls überführt hat. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist ermordet worden. Aber wir wissen, wer der Täter ist. Jan Bricker, ein Obdachloser, der einige Male in dem Gemeindezentrum übernachtet hat. Er wurde vom Hauswart mehrmals rausgeschmissen. Diesmal hat er sich gewehrt und den Mann getötet. Die Tatwaffe war übrigens ein Schraubenzieher, den der Hauswart auf sich trug. Das erklärt immer noch nicht, weshalb der Obdachlose das Geld neben dem Toten liegen ließ. Das Geld war in einem Papiersack. Wer rechnet schon damit, darin einen Tausender zu finden? Oder gar 25.000. Wie kommen Sie auf 25, Maloney? Und so viel Geld können Sie doch nicht einmal träumen. Was ist, wenn das Geld gar nicht dem Hausmeister gehörte? Das ändert nichts daran, dass Bricker der Täter ist. Er wurde von mehreren Zeugen auf dem Gelände des Gemeindehauses gesehen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Anstatt, dass die Sozialfälle dankbar sind, dass sie sozial behandelt werden, begehen sie Diebstahl und Mord. Er schüttelte den Kopf und wandte sich einem Kreuzworträtsel zu. Ich schüttelte ebenfalls den Kopf und ging. Unterwegs kaufte ich mir einen Kebab, aus dem Joghurtsoße tropfte und meine Hose ruinierte. Bevor ich mich umziehen konnte, rief meine Klientin an und wollte mich unbedingt sehen. Sie haben da etwas auf der Hose. Das ist Kebab. Meine Hose war hungrig. Ach so, das ist Jan Bricker. Ah, das ist aber interessant. Die Bestohlene und der Mörder kennen sich. Ich bin kein Mörder. Das behaupten alle. Weshalb sollte ich den Hauswart umbringen? Gut, wir hatten manchmal Streit. Okay, er ist ein Arschloch. Aber ist das ein Grund, jemanden zu töten? Dann könnte ich täglich ein paar Dutzend Leute umbringen. Was ist eigentlich mit dem Geld, Frau Enderlin? Sie haben es doch aus der Tüte genommen, oder? Es ist mein Geld. Es steht mir zu. Sie hätten es bei der Polizei einfordern können. Sie wissen genau, dass das nicht möglich ist. Offiziell habe ich das Geld nie besessen und auch mein Vater besitzt offiziell kein Geld. Wie hätte ich nachweisen sollen, dass es mein Geld ist? Wie gut kennen Sie beide sich? Er hat mir leid getan. Ich habe ihn jeweils nach Kursende ins Gemeindehaus reingelassen, damit er dort schlafen kann. Es ist geheizt, es hat Toiletten und es ist ein Gemeindehaus. Ich habe mich vorbildlich aufgeführt. Ich habe sogar im Sitzen gepinkelt. Und ich habe nichts gestohlen. Gut, ein paar Kugelschreiber, eine Taschenlampe und einen Kaschmirschal. Aber erst nachdem ich sicher war, dass er niemandem gehört. Wochenlang hing er da. Waren Sie zur Tatzeit im Gemeindehaus? Ja, es war bitterkalt draußen. Deshalb hat mich Frau Enderlin reingelassen. Das ist doch human, oder? Und um es gleich vorwegzunehmen, ich habe den Hauswart nicht gesehen. Wir hatten keinen Streit und ich habe auch nichts gehört. Wir sind beide unschuldig. Sie nickte heftig, aber ich war mir nicht sicher, ob sie die Wahrheit sagte. Doch wenn die beiden tatsächlich unschuldig waren, gab es immerhin noch ein paar andere Verdächtige. Zum Beispiel eine Frau und einen Mann, die sich im lebhaften Erzählen übten. Ich besuchte zuerst Frau Vogel, die in einer Schreinerei arbeitete. Das heißt, während wir in dem Saal saßen, lag die ganze Zeit eine Leiche im Raum nebenan? Das ist anzunehmen. Das ist fantastisch. Das ist das erste Mal, dass ich etwas wirklich Aufregendes erlebe, aber es ist typisch, dass ich es nicht wirklich erlebt habe. Ich habe es verpasst. Wie soll ich das jetzt lebendig erzählen? Weshalb möchten Sie eigentlich lebendig Geschichten erzählen? Hier drin genügt es doch, wenn man einen Hobel betätigen kann. Ich habe eine Tochter und die hört sich den ganzen Tag Märchenkassetten an. Sie ist begeistert, weil meine Mutter, die sich tagsüber um sie kümmert, so tolle Geschichten erzählen kann. Meine Geschichten taugen nur zum Einschlafen. Das ist doch auch was. Sie könnten bei Menschen mit Schlafstörungen ein Vermögen machen, wenn sie ihre Geschichten auf CD aufnehmen. Ich möchte aber lebendig und spannend erzählen können. Wussten Sie, dass Frau Enderlin vergangene Woche Geld gestohlen wurde? Was? Ja. Echt? Noch ein Verbrechen, das ich verpasst habe. Ich bin wirklich ein Pechvogel. Ich meine, andere Leute werden überfallen. Oder brechen sich ein Bein. Oder werden von einem Betrüger wie diesem Bering hereingelegt. Mir aber passiert nie etwas. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass die meisten Leute sich glücklich schätzen würden über all das Pech, das ihr widerfuhr. Sie aber senkte nur traurig den Kopf. Ich fuhr zurück in mein Büro und rief einen Klienten an, der mir noch ein Honorar schuldete. Der Anruf wurde nach Südamerika weitergeleitet, wo sich der Kerl mit ein paar Senoritas vergnügte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, fluchen und trinken. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Schwarzgeld. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Enderlin ist eine Menge Geld gestohlen worden. Da es sich dabei um Schwarzgeld ihres Vaters handelt, möchte sie nicht, dass die Polizei eingeschaltet wird. Maloney soll den Täter überführen. In Frage kommen vor allem zwei Kursteilnehmer, die Frau Enderlin lebhaftes Erzählen unterrichtet. Doch als in einem Nebenraum des Kurszentrums der Hauswart ermordet aufgefunden wird, erhält der Fall eine völlig neue Dimension. Ich erwachte am nächsten Morgen mit einem Brummschädel. Ein paar Kopfschmerztabletten und 12 Tassen Kaffee später fühlte ich mich fit genug, um wenigstens das Fenster zu öffnen. Es war mild, aber es regnete. Oliver Wicht arbeitete für eine Telekom-Firma im Außendienst. Ich fuhr mit ihm durch die Stadt, während wir uns über das Leben an sich und die falsche Berufswahl im Besonderen unterhielten. Zwischendurch hielt er an und tippte etwas in sein Notebook. Ich wollte immer schon selbstständig arbeiten. Jetzt bin ich zwar noch angestellt, aber ich bin dennoch die meiste Zeit mein eigener Herr. Der Druck ist enorm, aber es lohnt sich. Sie arbeiten selbstständig als Schriftsteller? Eigentlich bin ich nur Schriftsteller im Nebenamt. Die meiste Zeit arbeite ich als Privatdetektiv. Oh, das ist ein spannender Beruf. Oh ja. Da erleben Sie jeden Tag etwas, das Sie weitererzählen können. Naja, meistens steht man herum und wartet auf jemanden. Oder man macht sich so seine Gedanken. Zum Beispiel über den Mord im Gemeindehaus. Da, wo ich den Kurs über lebendiges Erzählen besuche? Ja. Schon verrückt. Im Nebenraum liegt ein Toter und ich versuche, eine spannende Geschichte zu erzählen. Wozu besuchen Sie diesen Kurs? Möchten Sie Ihren Kunden Märchen erzählen? Nein, nein, aber ich möchte lernen, wie man eine Geschichte so erzählt, dass die Leute gebannt zuhören. Das ist nämlich eine Kunst. Wussten Sie, dass Frau Enderlin letzte Woche viel Geld dabei hatte? Wie kommen Sie darauf? Weshalb sollte sie viel Geld dabei haben? Das tut nichts zur Sache. Das Geld wurde ihr gestohlen, ist jetzt aber wieder aufgetaucht, neben der Leiche. Dann hat der Tote Frau Enderlin bestohlen? Das bezweifle ich. In dem Haus gibt es verschiedene Räume, die mit anderen Kursen und Seminaren belegt sind. Da kommen Dutzende als Täter in Frage. So ist es. Weshalb aber in die Ferne schweifen, wenn der Täter ist so nah? Sie wissen, wie er es getan hat? So. Die Polizei hat eine Videokamera übersehen. Das Video wird den Täter überführen. Was für ein Video? Eine Überwachungskamera im Gebäude. Sie hat zwar nicht die Tat aufgezeichnet, aber immerhin die Tür zum Tatort. Wer auch immer die Tür öffnete, er oder sie ist auf dem Band. Wenn das Band nicht schon versehentlich gelöscht wurde, so etwas passiert dauernd. Er zeigte sich unbeeindruckt. Trotzdem fuhr ich ins Polizeipräsidium und bat um die Installation einer kleinen Kamera. Während der Polizist 25 Dienststellen anrief, um eine entsprechende Bewilligung fanden, rief ich die anderen Verdächtigen an und erzählte ihnen von meiner Entdeckung. Wenig später wurde die Videokamera unauffällig installiert. Na, Maloney, sind Sie jetzt zufrieden? Die Kamera ist sogar echt. Wenn sie die Übung hier nicht übersteht, werden wir ihnen eine Rechnung schicken. Es geht immerhin um die Aufklärung eines Mordes. Und Sie glauben, dass der Mörder auf diesen uralten Trick hereinfällt? Ich glaube, dass der Täter die Tat nicht vorsätzlich begangen hat. Es muss zu einem Streit gekommen sein. Der Täter ist panikartig geflüchtet und jetzt wird er versuchen herauszufinden, ob er tatsächlich auf dem Videoband drauf sein könnte. Wenn es ein Videoband geben würde, dann hätten wir das längst konfisziert und analysiert. Vermutlich wäre es auf dem Dienstweg versehentlich gelöscht worden. Polizisten, Sie keine Idioten, Maloney. Wir können im Gegensatz zu Ihnen auch mit modernster Technik umgehen, weil wir uns laufend fortbilden. Ich kann zum Beispiel auch eine Videokamera bedienen und das ohne Gebrauchsanleitung. Und ich kann einen Mörder überführen, auch ohne Gebrauchsanleitung. Das werden wir sehen, Maloney. Ich werde im Gebäude ein paar Beamte platzieren. Die werden jeden verhaften, der sich auffällig benimmt. Es dauerte über 3 Stunden, bis endlich einer der Verdächtigen das Gebäude betrat. Es war genau genommen nicht nur einer und war überraschenderweise keiner der beiden Hauptverdächtigen. Wenig später saß ich Herrn Brigger und meiner Klientin gegenüber. Sie sind hier, weil Sie das Videoband zerstören wollten. Ich habe dir gesagt, dass das eine Falle ist. So machen die das immer. Sei jetzt still. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Weshalb sind Sie dann hier? Wegen des Geldes. Sie hatte Angst, alleine zu kommen. Deshalb habe ich sie begleitet. Kann ich jetzt wieder gehen? Sie bleiben hier. Was ist mit dem Geld, Frau Engerlin? Frau Enderlin. Ich habe es genommen. Alles bis auf 1.000. Das Geld gehört mir. Sie haben den Hauswart erstochen und bestohlen. Sie hat lediglich das Geld zurückgeholt, das ihr sowieso gehörte, und sie tat es, nachdem der Mann schon tot war. Ich war dabei. So? Ja. Sie waren dabei, Maloney. Das wird ja immer besser. Begünstigung einer Straftat. Dafür kriege ich Sie dran, Maloney. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Ich auch nicht. Kann ich jetzt gehen? Am See gibt es heute wieder Kerzenziehen. Das mache ich jedes Jahr. Das braucht Geduld, aber es lohnt sich. Kerzenziehen ist etwas für Kinder. Für Männer wie Sie haben wir etwas Besseres. Eine Einzelzelle. Aber ich bin unschuldig. Natürlich bist du das. Vielleicht sollten wir uns um den wahren Mörder kümmern. Sie halten den Mund, Maloney. Sonst werden Sie nie wieder die Gelegenheit haben, in Ihrem Leben eine Kerze zu ziehen. Ich bin es, der eine Kerze ziehen möchte. Mund halten! Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Das können Sie nicht tun. Er hat nichts verbrochen und ich auch nicht. Ich habe mein eigenes Geld zurückgestohlen. Das ist doch keine Straftat. Was eine Straftat ist und was nicht, das entscheide ich. Und das entscheidet das Gesetz. Sie bleiben vorläufig in Polizeigewahrsam, alle beide. Und ich fahre zum See und ziehe eine Kerze. Sie bleiben hier und erklären mir, was genau vorgefallen ist. 2 Stunden später hatte er noch immer nicht begriffen, was sich genau zugetragen hatte. Glücklicherweise wurden wir durch neue Eindringlinge gestört. Ich staunte nicht schlecht. Die Videokamera schien wahre Wunder zu bewirken. Es ist gleich 18 Uhr, da habe ich Feierabend. Sie erleichtern sich und mir das Leben, wenn Sie umgehend gestehen. Aber ich habe nichts zu gestehen. Und ob Sie das haben, Frau Vogel? Wenn du auf dem Video drauf bist, kannst du nichts abstreiten. Er hat mich in Versuchung gebracht. In Versuchung? Ja. So. So. Üble Sache, Maloney. Die Leute schrecken vor nichts zurück. Einen harmlosen Hauswart zu erstechen mit einem Schraubenzieher. Es war ein Unfall. Er ging mit dem Schraubenzieher auf mich los. Der Hauswart hat Sie bedroht? Das ist gelogen, Maloney. Wir wissen anhand des Spurenbildes am Tatort, dass es keinen eigentlichen Kampf gab. Ich war es. Sie haben den Hauswart erstochen. Ihr wolltet die Polizei verständigen. Weil Sie diese Dame hier in Versuchung brachten. Das Geld hat uns in Versuchung gebracht. Sie wussten beide, dass Frau Enderlin viel Geld bei sich hatte? Ich habe es zufällig gesehen in dem Papiersack. Ich habe es auch gesehen. Und gemeinsam haben Sie es gestohlen. Es war so einfach. Und es war so viel. Ein schöner Batzen für das neue Jahr. Es war eine Dummheit, mehr nicht. Das Geld wurde letzte Woche gestohlen. Moment, Maloney, was heißt letzte Woche? Der Hauswart wurde nicht letzte Woche ermordet. Das hätten unsere Spezialisten herausgefunden. Die können nämlich genau sagen, welche Maden sich wann im Körper eines Toten finden lassen. Maden? Oh, mir wird's schlecht. Dann sollten Sie sich nicht für diese Dschungelsendung anmelden, bei der man täglich in Maden, Würmern oder Spinnen baden muss. Wie hieß die Sendung gleich? Ich bin eine Made, holt mich hier raus. Bringen wir es hinter uns. Wir haben das Geld gestohlen, aber wir haben es schon bald bereut. Es war eine Dummheit, mehr nicht. Sie wollten das Geld zurückbringen? Ja, wir wollten den Papiersack mit dem Geld wieder dahin stellen, wo wir ihn entwendet hatten. Doch dann tauchte plötzlich dieser Hauswart auf und stellte Fragen. Als er das Geld sah, griff er sofort zum Handy. Er wollte die Polizei rufen. Ich griff mir den Schraubenzieher, den er an seinem Arbeitskleid trug, und stach zu. Ich wollte ihn nicht töten. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das war kaltblütiger Mord. Sie sind beide verhaftet auf der Stelle. Ja, aber ich habe doch nichts getan. Das ist richtig. Sie haben nichts getan, um den Mord zu verhindern. Ja, wir hätten uns stellen sollen. Stattdessen setzten Sie sich seelenruhig in den Kurssaal und versuchten lebhaft zu erzählen. Lebhaft erzählen? Ja, das ist ein Kurs, den wir besuchen. Ein Kurs? Dann können Sie dem Untersuchungsrichter lebhaft erzählen, was genau passiert ist. Also, wenn ich es mir so recht überlege, habe ich diese Geschichte richtig gut erzählt. Ich glaube, ich habe Fortschritte gemacht. Ich muss meine Mutter anrufen. Sie muss sich um meine Tochter kümmern. Und ich fahre jetzt an den See und ziehe eine Kerze. Sie bleiben hier, Maloney. Jemand muss die Videokamera wieder demontieren. Alle meine Beamten sind beschäftigt. Also, rauf auf die Leiter. Nur so können Sie aufsteigen, Maloney. Nachdem ich die Kamera demontiert hatte, fuhr ich tatsächlich zum See. Unterwegs ging ich in eine Bar und trank einen Schluck. Die nette Frau hinter der Bartheke hatte kein Interesse daran, mit mir zusammen eine Kerze zu ziehen. Deshalb zog ich selber von dannen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Schwarzgeld, dritter und letzter Teil.